wollte ich selber mein Leben versauen. Fing an mit Drogen und Leute zu beklauen. Doch das war kein Leben und das wusste ich genau. Das, was mir fehlte, das war eine schöne Frau. Ich bemühte mich sehr, doch finden konnte ich keine. Monate vergingen und ich war auch noch alleine. Plötzlich sah ich sie, was war nur geschehen? Ich hatte so ein Verlangen, sie wiederzusehen. Also fragte ich sie nach ihrer Nummer und Namen. Es dauerte nicht lange, bis wir zusammenkamen. Und ich änderte mich von A bis Z. Sie war die erste Frau in meinem Bett. Ich fing an, sie zu lieben, ihr alles zu geben. Es wurde immer schlimmer und ich wollte nicht mehr leben. Doch die Zeit war viel zu schön, um mir das Leben zu nehmen. Sie war die Frau der Träume und Gott gab mir sein Segen. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt. Zeit war so schön und sie sollte niemals enden. Ich hätte nie gedacht, sie würde sich noch wenden. Doch das Glück hielt nicht lange und wir stritten uns oft. Ich will keine Beziehung, wo man ständig nur zofft. Ich will Liebe, Sex und Zuneigung. Ich will dir treu sein, ganz ohne Seitensprung. Ich hab dich so oft gefragt, du hast dich nie für mich entschieden. Ich frag mich täglich, lohnt es dich zu lieben? Entscheid dich endlich zwischen deinem Vater und mir. Ich will eine Entscheidung, deine Eltern oder wir. Ich bin kaputt, zerstört, doch das Leben geht weiter. Ich brauch dich zu fragen, denn ich weiß, ich werde scheitern. Wollten Kinder haben, uns das Ja-Wort geben. Wollten ewig zusammenbleiben und miteinander leben. Doch was ist jetzt passiert? Die Scheiße ist vorbei. Dein letzter Satz, ab heute bin ich jetzt frei. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt. Erste große Liebe, erste große Liebe, fegt mein Kopf noch bis heute. Fegt mein Kopf noch bis heute. Dass der Junge an dir hängt. Dass der Junge an dir hängt. Dass der Junge an dir hängt. Dass der Junge an dir hängt. Scheißegal, wer sie jetzt denkt. Scheißegal, wer sie jetzt denkt. Scheißegal, wer sie jetzt denkt. Erste große Liebe. Erste große Liebe. Erste große Liebe. Fick mein Kopf noch bis heute. Fick mein Kopf noch bis heute. Fick mein Kopf noch bis heute. Dass der Junge an dir hängt. Dass der Junge an dir hängt. Dass der Junge an dir hängt. Dass der Junge an dir hängt. Scheißegal, wer sie jetzt denkt. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt. Erste große Liebe fegt mein Kopf noch bis heute. Gedanken und Erinnerungen beeinflussen uns Leute. Ich lass den Kopf nicht hängen, scheißegal wer sie jetzt bei der Drag zeigt, dass der Junge an ihr hängt.